Hello and welcome to Hoaxilla, the Skeptical Podcast from Germany. Und damit darf ich euch herzlich begrüßen zur Folge 29 von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. So weit hätte es noch geklappt. Genau. Und ich glaube, wir müssen als allererstes natürlich mal aufklären. Es gibt, glaube ich, so einen berühmten Fernsehmoderator, der sich auf dem Programm mit der Zahl 7 herumtreibt, der sagt, was war da denn los? Viele von euch werden es letzten Sonntag ja miterlebt haben. Wir könnten jetzt sagen, wir haben versucht, euch einen elaborierten Internet-Hoax mal vorzuführen, wie das ist, wie man Leute in die Irre führen kann, wie man dafür sorgen kann, Erwartungen zu wecken durch verschiedene Medien, durch Facebook und andere Dinge, durch fingierte Internetseiten. Aber all das wäre natürlich Quatsch. Die Realität sieht anders aus. Also wir haben tatsächlich vorgehabt, eine englischsprachige Version von Hoaxilla aufzunehmen. Der auch für ungefähr 5 Minuten im Netz stand. Ich glaube, es waren sogar 10 Minuten. Es gibt auch Menschen, die haben den gehört. Also, leider. Es hat tatsächlich die Folge The Mystery of Oak Island gegeben, als erste Ausgabe von Hoaxilla International. Und wir haben dann selber nochmal reingehört. Und haben dann nach 10 Minuten festgestellt, nachdem wir uns selber nochmal zugehört haben auf Englisch, dass das qualitativ überhaupt nicht dem entspricht, was wir uns vorgestellt haben, dass es doch offensichtlich viel, viel, viel schwieriger ist, einen Podcast in der Art und Weise, wie wir ihn aufnehmen. Wir haben zwar grundsätzlich ein Skript, wir haben Informationen vorliegen, wir haben aber kein Wort für Wort. Wir haben auch mal Englisch gelernt irgendwann. Ja, du hast das sogar studiert. Also kurzum, also einen wissenschaftlichen Dialog, wie wir ihn versuchen, in Hoaxilla zu führen, das war streckenweise ganz, ganz schlimm. Es gab sehr gute Passagen und es gab aber auch sehr schlechte Passagen, muss man sagen. Und grundsätzlich gab es Stellen, die klangen einfach wie eine Karikatur, wie dumme Deutsche, die versuchen Englisch zu sprechen. Die Lebhaftigkeit unseres Podcastes war völlig weg, weil Alexa und ich uns krampfhaft konzentriert haben, Englisch zu sprechen. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen und gesagt, wir wollen lieber einen deutschen Podcast machen und wollen uns da steigern und wollen da immer besser werden und lass uns nicht verheben. Das war ja letztendlich unser Motto, ne? Dass wir gesagt haben, und wir machen jetzt lieber eine Version, eine deutsche Version. Im Moment versuchen wir uns da zu steigern. Wir wollen auch nach wie vor noch an der Technik arbeiten und sind da im Moment am Planen, damit das Rauschen auch noch weniger wird. Und vielleicht werden wir irgendwann wieder über einen englischsprachigen Podcast sprechen, aber zunächst einmal ist Hoaxilla International vom Tisch und das ist auch die richtige Entscheidung. Also all diejenigen, die das anzweifeln, traut uns mal zu, dass wir das einordnen können. Und jeder ich kennt glaube, das bezweifelt keiner. Naja, es gibt viele Leute, die sagen, ihr seid zu kritisch, das haben wir schon zu hören gekriegt in einigen Gesprächen oder Mail-Dialogen. Aber ihr kennt alle Situationen, wenn man irgendwelche Superstar-Sendungen guckt und da steht man auf der Bühne und macht was. Und man sitzt als Zuschauer davor und denkt, warum hat ihm eigentlich keiner gesagt, dass das nicht wirklich gut ist? Und das wollten wir vermeiden. Wir haben das selber festgestellt und wollten nicht, dass ihr uns das sagen müsst, dass das nicht wirklich taugt, was wir machen. Also so viel zum englischsprachigen Podcast von Hoaxilla. Also da verzichtet ihr mal drauf. Ihr habt aber nichts verpasst. Das war sowieso eine Folge über Oak Island und ansonsten gibt da keine anderen Themen. Eine Sache würden wir gerne an dieser Stelle noch ansprechen und greifen das am Ende auch nochmal auf, aber wir haben das auch bei Facebook und gepostet und es gibt natürlich im Forum auch einen Beitrag dazu. Arno hat in unserem Forum das Video Here Be Dragons von Brian Dunning nochmal gepostet und insbesondere für all diejenigen, die Englisch nicht ganz so mächtig sind mit deutschen Untertiteln im Bereich sonstige Videos, skeptische Videos. Und wir können, glaube ich, nur jedem empfehlen, Alexa, sich dieses Video mal anzuschauen als angehender. Ja, für alle, die es nicht wissen, Brian Dunning macht einen eigenen Podcast namens Skeptoid. Genau. Und ist da auch schon recht erfolgreich, hat auch mindestens ein Buch geschrieben bereits über skeptischen Ansatz im Denken und ist durchaus wirklich in der Lage, ja, Wissen sehr auf sehr interessante Weise zu vermitteln. Genau. Das Ganze Here Be Dragons ist eben die Bezeichnung der, oder eine Übersetzung der alten lateinischen Bezeichnung dafür auf Karten, wenn man nicht mehr wusste, was kam. Genau, Hix und Leonis. Hix und Leonis, da sind dann die Löwen oder im amerikanischen und englischen dann hier sind die Drachen, also das, was man nicht kannte. Und Brandon Dunning macht in diesem einstündigen Film nochmal deutlich, wo denn die Drachen, also das Unbekannte in unserer heutigen aktuellen Zeit, sich befinden und zeigt auch nochmal die Warnsignale dafür, wann pseudowissenschaftlich argumentiert wird. Und das ist für alle angehenden Skeptiker und insbesondere natürlich auch für alle Hookstar-Fans, glaube ich mal, ein Pflichtfilm, den man sich auf alle Fälle mal angucken sollte. Und da nimmt man ganz viel mit. Und wir werden euch nachher im Rahmen unseres Themas der Woche nochmal einen anderen Film ans Herz legen. Und die Reihenfolge muss eben sein, erst hier Here We Dragons und dann kann man sich diesen anderen Film angucken. Und da macht der zweite Film besonders viel Spaß. Ja, so viel zur Einleitung, so viel zur Erklärung zu Hoaxilla International. Und ja, unser Thema der Woche, werdet ihr ja natürlich gelesen haben, sind die Kristallschädel. Und da ja die Kristallschädel ursprünglich aus den Dschungeln Südamerikas kommen, haben wir eine Story der Woche gesucht. Alexa vielmehr hat das getan, die mit Dschungel zu tun hat. Ein und, bisschen, ja. Ja, dann gehen wir doch erstmal über zur Story der Woche. Die Story der Woche. Ja, als Story der Woche bringe ich diesmal ein ganz interessantes Zitat bzw. einen Auszug aus einem Handbuch der US-Regierung, speziell für das Friedenskorps und die Freiwilligen, die im Amazonas-Dschungel arbeiten. Dieser Auszug besagt ganz genau, was man im Falle eines Angriffs durch eine Anaconda zu tun oder auch zu lassen hat. Punkt 1 ist, wenn man von einer Anaconda angegriffen wird, sollte man auf keinen Fall weglaufen. Die Schlange ist ohnehin schneller als der Mensch. Man soll sich hingegen ganz flach auf den Boden legen, die Arme fest an die Seiten pressen und auch die Beine fest zusammenpressen, das Kinn anziehen und nicht in Panik geraten, wenn die Schlange kommt und sozusagen feststellen will, ob man eine geeignete Beute ist oder nicht. Sie könnte dabei über den Körper kriechen oder sonst wie halt die Beute einschätzen wollen. Sie wird dann beginnen, die Beute zu fressen, sprich die Person, die da gerade angegriffen wird. Sie fängt immer an den Füßen an, niemals woanders. Man sollte auf jeden Fall so lange stillhalten, bis die Schlange die Füße und die Knöchel verschluckt hat und weiterhin versuchen, möglichst ruhig zu bleiben. Wenn die Schlange an den Knien angekommen ist, dann sollte man zu seinem Messer greifen, das man auf jeden Fall dabei haben sollte und das auch möglichst scharf sein sollte. Und dieses Messer möglichst langsam und vorsichtig am Kopf der Schlange ansetzen und versuchen, ihr eine schwere Wunde zuzufügen bzw. den Kopf halb abzuschneiden. Damit hat man dann den Angriff erfolgreich abgewehrt. Ja, ist ja eine schon martialische Anleitung, aber... Ja, aber es soll helfen. Also da die Amerikaner ja sowieso immer alles durchplanen, würde es mich nicht wundern, wenn das ein tatsächliches Manual, eine tatsächliche Anleitung ist. Man muss nur sein Messer dabei haben. Wenn man das Messer dabei haben. Verloren. Gut, ob das tatsächlich so stimmt, werden wir am Ende der Sendung dann aufklären, ob es dieses Manual gibt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Thema der Woche, nämlich den legendären Kristallschädeln der Maya, Inkas. Naja, werden wir gleich mal ausführen, von wo die jetzt wirklich stammen. Thema der Woche. Thema der Woche. Kristallschädel als Thema der Woche und was mir gerade auffällt, ich habe uns noch gar nicht vorgestellt, also ich bin Alexander und bei mir ist natürlich... Ich bin immer noch Alexa. Immer noch Alexa. Die meisten Hörer werden das schon kennen, aber vielleicht haben wir jemanden dabei wieder, der es zum ersten Mal hört, Hoaxilla, und dann weiß er jetzt auch, wie wir heißen, Alexa. Das ist ja eigentlich auch ganz nett und ganz höflich, sich vorzustellen. Ja, bei Facebook haben wir ja schon geteased in der letzten Woche, dass es sich im Thema der Woche diesmal um einen Gegenstand handelt, der ja auch Indiana Jones beschäftigt hat. Da gab es ja schon wilde Spekulationen, die Bundeslade, der Heilige Gral, aber natürlich ist es das diesmal nicht, sondern der Kristallschädel in seinem neuen Film beschäftigt er sich ja damit. Aber ich hatte durchaus schon vor dem neuen Indiana Jones von den Mythen um die Kristallschädel gehört und fand das eigentlich mal eine ganz interessante Geschichte und habe das aber nie weiter verfolgt. Ich habe die wahrgenommen und habe gedacht, naja, was da dran ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Und Hoaxilla ist natürlich jetzt unser Portal, unsere Möglichkeit, diesen Dingen mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und ja, vielleicht sollten wir erstmal genau beschreiben, was denn Kristallschädel sind und wo sie herkommen und wo sie das erste Mal aufgetaucht sind. Ja, Kristallschädel sind tatsächlich genau das, was der Name sagt, nämlich Nachbildung menschlicher Schädel aus dem Material Bergkristall oder auch aus anderen Halbedelsteinen. Sie sind sehr elaboriert. Es sind verschiedene Exemplare im Umlauf sozusagen in Museen oder in Privatsammlungen. Es wird behauptet, dass sie mittel- oder südamerikanischen Hochkulturen zuzuschreiben sind, nämlich entweder den Inka, den Maya oder den Azteken. Und sie sollen ganz bestimmte Eigenschaften haben, die man unter Umständen auch dem Material selbst zuschreiben kann, nämlich ein Bergkristall, der auch in der Herstellung von Mikrochips und ähnlichen Dingen benutzt wird, nämlich vor allen Dingen die Eigenschaft, Daten speichern zu können. Genau. Das heißt also, diese Schädel sollen neben einer heilenden Wirkung auch die Möglichkeit haben, uraltes Wissen eventuell von diesen Hochkulturen oder auch von Außerirdischen zu speichern und an die Nachwelt weiterzugeben. Genau, der bekannteste Kristallschädel ist mit Sicherheit der Mitchell Hedges Kristallschädel. Ja. Der, so geht die Geschichte, in den frühen 1920er Jahren bis hin zu 1928, als späteste Jahreszahl, in Lubantun gefunden worden sein soll, in Südamerika. Das heutige Belize. In Belize, genau, heutige Belize. Und dieser Kristallschädel befindet sich nach wie vor im Privatbesitz der Familie Mitchell Hedges, ist gefunden worden von der Adoptivtochter des Abenteurers, so könnte man ihn vielleicht benennen, F.A. Mitchell Hedges. Einige Leute sagen, dass dieser Mann auch als Vorlage für Indiana Jones unter anderem gedient haben soll, wobei, wenn man Spielbergs Story ja glauben mag, gab es ja viele dieser Abenteuerfilme in den 30er Jahren, die so als Serials im Kino gelaufen sind. Daran hat er sich orientiert. Aber lassen wir das mal so im Raum stehen. Also F.A. hat schon ein sehr abenteuerliches Leben geführt. Ja, ist halt wirklich durch die Welt gereist und war auf der Suche nach Atlantis und derlei Dingen. Und bei einer seiner Expeditionen in Belize, an der seine Adoptivtochter Anna teilgenommen haben soll, hat sie dann zunächst, so ist wohl die Amorphis berichtete Geschichte, einen Unterkiefer gefunden aus Kristall und dann den Schädel dazu. Das ist nämlich das Besondere an dem Mitchell Hedges Kristallschädel, dass dieser Kristallschädel aus zwei Teilen besteht. Also einmal dem Schädel als solches und dem Unterkiefer, den man dann abnehmen kann. Und ganz interessant auch, es gibt Kristallschädel, die relativ grob gearbeitet sind, also nicht nur in einem Stück sind, sondern auch zwar menschlichen Schädeln sehr ähneln, aber nicht so elaboriert sind. Also der Mitchell Hedges Schädel ist unglaublich detailreich und hat eben die Besonderheit dieses abnehmbaren Unterkiefers und das macht die ganze Geschichte so einzigartig. Genau, um das noch einmal ganz deutlich zu sagen, Mitchell Hedges sieht tatsächlich so aus wie ein menschlicher Schädel oder nahezu so aus wie ein menschlicher Schädel, also mit allen Formen und Einbuchtungen eines menschlichen Totenschädels, und es gibt andere Kristallschädel. Vielleicht auch noch der Hinweis, der Mitchell Hedges Kristallschädel ist ganz durchsichtiger Kristall, also man kann quasi so durchgucken, sofern man eben durch so eine gekrümmte Kristallstruktur durchschauen kann. Und es gibt andere Kristallschädel, die in ihrer Verarbeitung, wie schon gesagt, deutlich weniger elaboriert sind, mehr so eine Andeutung eines Schädels sind und die dann auch zum Beispiel aus milchigen Bergkristall sind, dann eben nicht zum Durchschauen gemacht. Und der Mitchell Hedges ist also ja, schön, das sieht sehr schön aus. Sehr schön aus, eine sehr, sehr identische Nachbildung, genau. Und es gibt einen zweiten Schädel, der in die Richtung geht, und dieser Schädel ist im Englischen Museum immer noch vorhanden und das ist, glaube ich, auch immer noch als Ausstellungsobjekt zu sehen. Und die beiden Schädel werden also zueinander geordnet. Man sagt, also die kommen aus einer Ecke, aus einer Hochkultur unter Umständen, und die werden miteinander verglichen. Das Besondere nun an diesen Kristallschädeln ist ja die Tatsache, dass die, wenn wir denn mal die Mayas annehmen oder die Inkas oder Azteken, eigentlich nicht die Werkzeuge oder die Gerätschaften hatten, um so einen Kristallschädel zu bearbeiten, insbesondere um ihn so zu schleifen, wie er denn heute ist. Also Bergkristall scheint ein brüchiges Material zu sein, das haben wir während unserer Obwohl es durchaus da um die Stadt Lubantum herum vorkommt, also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Genau, es wurde auch mit Bergkristall gearbeitet von den Hochkulturen dort, allerdings nicht in dieser Elaboriertheit und auch nicht in dieser Größe. Also so große Objekte hat man aus den Kristallen eigentlich nicht geschliffen. Die Kristallobjekte, die man findet, waren deutlich kleiner. Und das hat auch den Hintergrund, dass natürlich, so gibt es dann ja auch Mitchell Hedges an, das Schleifen eines solchen Kristalls in dieser Detailreichtum mit den damaligen Werkzeugen, also insbesondere auch mit Sand und Wasser, ja ungefähr 700 Jahre gedauert hätte. So hat er das dann hochgerechnet. Also das heißt, von Generation zu Generation hätte also immer einer, ein Schleifer, dann letztendlich kurz vor seinem Tod dieses Werk an seinen Sohn weitergeben müssen. Und der hätte dann wieder weitergeschliffen, bis dann dieser Kristall entstanden ist. Dem Mitchell Hedges Kristallschädel, muss ja nicht Kristall, sondern Kristallschädel, werden verschiedene Fähigkeiten oder mystische Aspekte sozusagen, kann man schon fast sagen, zugesprochen. Er soll zum Beispiel in der Lage sein, von alleine anzufangen zu leuchten. Das ist also beobachtet worden, dass er aus sich heraus beginnt zu leuchten. Der Schädel soll in seinem Schliff so gearbeitet sein, dass je nachdem, wie das Licht in den Schädel einfällt, es grundsätzlich aus den Augen austritt, also eine ganz besondere Schleifart. Also sollen quasi Prismen integriert sein und genau den richtigen Winkel, um eben diesen Effekt zu erzeugen. Genau, in den Wangenknochen, in den Jochbeinen sozusagen, sollen nochmal Prismen genau eingeschliffen sein. Und also die Untersuchungen haben ergeben, er soll im Hewlett-Packard-Labor, ich meine, das war dann in den 70er Jahren bereits des 20. Jahrhunderts untersucht worden sein. Und dort wurde eben festgestellt, dass es mit keiner derzeit aktuell bekannten Schleiftechnik möglich sei, dieses Ergebnis zu erzielen. Manche behaupten sogar, dass er und auch andere Kristallschädel überhaupt keine Bearbeitungsspuren aufweisen. Das macht das Ganze natürlich noch mysteriöser. Genau, und da kommt dann jetzt ein Thema auf den Tisch, das wir auch nochmal in einer weiteren Folge ausführen werden. Also lieber Ralf, nimm schon mal einen Stift in der Hand und notiere das wieder. Nämlich das Thema der Präastronautik. Was ist mit Präastronautik gemeint? Also die frühen Hochkulturen sollen Kontakt mit Außerirdischen gehabt haben, die ihnen das Wissen über zum Beispiel Pyramidenbau, Astronomie und weiteren Dingen, Heilkunde beigebracht haben soll, sodass eben die Mayas, Azteken, wenn nicht direkte Nachkommen, dann zumindest geistige Kinder von Außerirdischen sind. Erich von Däniken hat da ja einige Publikationen zugeschrieben und in diesem Kontext kommt dann eben immer wieder die Überlegung auf, ob diese Kristallschädel also auch von diesen Außerirdischen hergestellt worden sind. Und Alex hat das vorhin schon mal angesprochen, vielleicht nicht nur die Azteken und Mayas dort antikes Wissen eingebaut haben, sondern diese Außerirdischen, die als Datenspeicher auf der Erde gelassen haben und wir einfach noch nicht in der Lage sind, diese Kristallschädel auszulesen. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass diese Kristallschädel eine Art Warnung repräsentieren und ein Wissen auch nicht nur um die Existenz unserer Welt und Details und naturwissenschaftliche Gesetze, sondern auch über ein mögliches Ende der Welt, von dem wir unter Umständen, wenn wir das Geheimnis entschlüsseln können, auch lernen können. Genau. Also, dann kommen wir jetzt zu einer ganz bekannten Legende nochmal um die Kristallschädel. Das ist auch in Teilen in dem Indiana Jones Film, wer den gesehen hat, weiß, wovon wir sprechen, zu sehen, nämlich die Legende, dass es insgesamt 12 beziehungsweise 13 Kristallschädel gibt, auf der Erde verteilt. Und es sind ja auch schon einige Kristallschädel gefunden worden. Also im Smithsonian in Amerika gibt es einen Kristallschädel. Das British Museum hat einen. In Paris gibt es einen. Und es gibt natürlich den Mitchell Hedges Kristallschädel. Und wenn man jetzt noch in Betracht sieht, auch ein Thema für eine weitere Sendung, und wieder Stift draußen aufgeschrieben, und damit wir das nicht vergessen, nämlich das Ende der Welt nach dem Maya-Kalender am 21. Dezember 2012. Genau. Tja, nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viel Zeit. Und dieses Ende der Welt oder der Übergang, das Ende dieser Welt und der Übergang in ein neues Weltzeitalter lässt sich nur dann hinbekommen, wenn man diese 12 Kristallschädel um einen 13. Kristallschädel versammelt und sich dann das Wissen dieser Kristallschädel entfaltet und man dadurch den Weltuntergang vermeiden kann. Es ist sogar schon vorgekommen, dass die Dame, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die Leiterin des Smithsonian Institutes, die auch einen Schädel untersucht hat, sozusagen Briefe bekommen hat oder Drohungen bekommen hat, sie möge den Schädel, den sie unter Verschluss hält, doch bitteschön herausgeben, weil er ein denkendes und fühlendes Wesen sei und wenn er da unter Verschluss ist, im Institut nicht sein Schicksal erfüllen könnte. Genau, Jane McLaren Walsh, meinst du, genau die bekannte Forscherin, die auch die meisten Kristallschädel untersucht hat. Und ich glaube, ihr sitzt jetzt so ein bisschen verloren vorm Rechner und habt ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Ja, also natürlich ist das, was wir bisher euch erzählt haben, all das, was sich also in der Mythenlandschaft und auf zahllosen Internetseiten alles nachlesen lässt. Und da gibt es also von schönen Uhren, die hast du, glaube ich, gefunden, Alex, das ist eine ganz tolle Seite, die müssen wir unbedingt mal verlinken, die mir jetzt gerade anzeigt, in dem Moment, wo wir aufnehmen, dass ich noch 704 Tage, 6 Stunden, 32 Minuten und beim nächsten Ton 10 Sekunden piep habe, bis die Welt untergeht. Ja, der Countdown läuft, ja. Also, nee. Natürlich nicht. Also was hat es jetzt mit den Kristallschädeln wirklich auf sich und was ist die Besonderheit an diesen Kristallschädeln? Also letztendlich gibt es tatsächlich mehrere Kristallschädel in verschiedenen Ausprägungen. Inzwischen mit den ganzen Nachbildungen und sogar, weiß ich nicht, irgendwelchen gussharzernen Schädeln gibt es bestimmt Millionen auch inzwischen, die kursieren. Ja, also man kann zusammenfassend sagen, dass alle Schädel, die bisher mit wirklich wissenschaftlichen Methoden untersucht worden sind, entweder schon als Fälschung überführt worden sind oder zumindest dahingehend untersucht worden sind, dass es deutliche Ergebnisse gibt im Hinblick auf die Bearbeitung, nämlich dass diese Schädel bearbeitet wurden mit modernen Schleifmethoden und vor allen Dingen Drehscheiben, die dem präkolumbianischen Südamerika auf keinen Fall bekannt gewesen sein dürften. Und damit fällt also eine Herstellung durch die Maya, Inka oder Azteken oder wie auch immer in den meisten Fällen schon mal völlig raus. Es ist zwar ein bisschen schwierig, bei dem Material eine genaue Altersbestimmung durchzuführen. Das ist einfach, liegt in der Natur des Materials selbst begründet. Genau, also eine Aber man kann eben ganz deutlich unter dem Rasterelektronenmikroskop erkennen, wie der Stein bearbeitet worden ist und dass er eben nicht nur Spuren der Bearbeitung trägt, sondern auch wirklich Spuren von völlig modernen Mitteln und Schleifmethoden, wie wir sie heute kennen. In den meisten Fällen werden diese Kristallschädel ins späte 19. Jahrhundert oder auch ins 20. Jahrhundert datiert und fallen damit in eine Zeit, in der eine große Begeisterung herrschte für die südamerikanischen Hochkulturen. Schädel repräsentieren sozusagen das, was man sich über diese Hochkulturen vorgestellt hat. Also, dass die Maya die Schädel ihrer Feinde in irgendeiner Form ausgestellt haben und natürlich auch bildliche Darstellungen von toten Schädeln zuhauf geschaffen haben. Das ist völlig unstrittig. Wobei die stilistisch aber sehr abweichen. Also gerade die stilistischen Darstellungen. Auf jeden Fall, also wenn man da mal Darstellungen gesehen hat, die sehen schon ganz anders aus als ein Schädel in Natura. Aber nichtsdestotrotz fällt das also schon in eine gewisse Ikonografie dieser Völker und man hat sich dann halt gedacht, wenn man so etwas ausstellen möchte, dann ist das Material Kristall oder Bergkristall ein ganz probates Mittel und es hat aus diesem Grund sehr viele Leute gegeben, die so etwas hergestellt haben, um es dann mit einer entsprechend spannenden Geschichte in irgendeiner Form in Umlauf zu bringen und da furchtbar viel Geld zu machen damit. Genau, und das Problem war auch natürlich, man wollte Gelder für Ausgrabungen haben. Als Abenteurer in der damaligen Zeit brauchte man Geldgeber und die musste man natürlich davon überzeugen, dass es sich lohnte, Geld zu investieren in so eine Ausgrabungsreise. Und was war da besser zu sagen, ich war schon mal da und habe dieses Stück, diesen Kristallschädel gefunden, etwas, was man zur damaligen Zeit natürlich noch gar nicht gesehen hatte. Und das hat natürlich unter Umständen auch Geldgeber begeistert, die gesagt haben, wunderbar, da kommen ja fantastische Stücke raus mit Legendencharakter. Natürlich geben wir dir Geld, um noch weitere Artefakte dieser Art zu suchen. Also ganz sicherlich, dass die historische Einordnung, und wenn wir jetzt mal exemplarisch uns vielleicht den Mitchell Hedges. Kristallschädel, der mit Sicherheit einer der bekanntesten ist, und mal herausgreifen. Also haken wir an einer Stelle vorher nochmal ein, Alexa, du hast gesagt, also die Bearbeitungsspuren weisen auf das Ende 19. oder frühes 20. Jahrhundert hin. Es gibt natürlich immer Kritiker oder Verfechter, also wenn man also auf Esoterik-Seiten geht. Ja, das ist kein Hinderungsgrund, genau. Die sagen dann natürlich, ja, die Schädel sind aufbereitet worden in der Zeit, also die haben irgendwo im Dschungel rumgelegen und waren natürlich stumpf oder beschädigt und dann hat man also mit neuerlichen oder neuzeitlichen Schleifmethoden diesen Schädel nochmal überarbeitet, damit er schöner aussieht. Das ist eine Tatsache, die man erstmal so hinnehmen muss. Es gibt allerdings inzwischen eine Möglichkeit, einen Schädel zu untersuchen. Und zwar ist von einer neueren Untersuchung ausgegangen worden, der Hydratfilm, nämlich eine Wasserschicht im Quarz, untersucht worden. Und diese Wasserschicht stammt... Der Pariser Schädel ist da untersucht worden, ne? Mhm, genau. Und diese Wasserschicht stammt eindeutig aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Und das ist also schon mal ein Beleg dafür, dass dieser Kristallschädel deutlich jünger ist als angegeben. Sicherlich kann man anhand der reinen Bearbeitungsspuren das so nicht sagen, das darf man auch nicht so sagen. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, nämlich dass Kristallarbeiten dieser Qualität im Prinzip möglich waren und gemacht wurden Ende des 19. Jahrhunderts, und da gab es drei Gegenden, nämlich Mailand, Paris und, wer sich mit dem Thema vielleicht schon mal am Rande beschäftigt haben, wie wir das schon gehört haben, Idar-Oberstein. Und Idar-Oberstein war Ende des 19. Jahrhunderts die am weitesten fortgeschrittene Stätte für solche Arbeiten und hatte die am besten ausgebildeten Schleifer und Graveure. Und insofern liegt die Vermutung nahe, dass die Schädel tatsächlich aus der neueren Zeit stammen und einige vielleicht sogar aus Idar-Oberstein stammen. Und wer jetzt den Film von Brian Dunning gesehen hat, da kann ich an der Stelle schon mal einmal drauf einhaken. Brian Dunning sagt, dieses antike Wissen, was die frühen Hochkulturen gehabt haben, war eben nicht größer als das Wissen, was wir heute haben. Und das ist genau so ein Punkt. Also es gibt ja viele, die heute sagen, ja, dieses antike Wissen über die Herstellung dieser Kristallschädel ist verloren gegangen. Und das ist eigentlich Quatsch. Also wenn es dieses Wissen gegeben hätte, dann würde es vermutlich konsequent Kristallbearbeitung weltweit dieser Art geben. Vielleicht nicht unbedingt Schädel, sondern andere Objekte. Und dann hätte es nicht eine Phase gegeben, wo man diese Objekte gehabt hätte und dann nie wieder, sondern das Wissen hätte sich ja kontinuierlich fortgesetzt und wäre wahrscheinlich eben nicht verloren gegangen, weil das ein so hoch spezialisiertes Wissen ist, dass nicht verloren gegangen wäre. Aber das war nochmal so ein Exkurs, um also die Altersbestimmung dieser Schädel zu sagen. Und diese Radiokarbonanalyse, die man macht, funktioniert eben bei Kristall nicht, das ist ein großes Problem. Also wer jetzt vom Lautsprecher oder unterm Kopfhörer sitzt und sagt, ja, warum machen Sie einfach eine Radiokarbonanalyse, dann können Sie es doch auf zumindest ein paar hundert Jahre festlegen, funktioniert an der Stelle leider nicht, weil der Kristall sich für diese Art der Untersuchung eben nicht eignet. Wir waren jetzt aber nochmal bei der Geschichte des Mitchell-Hedges-Schädels gelandet. Vielleicht brauchen wir da nochmal ein bisschen weiter, wie denn im nächsten Schritt Mitchell Hedges an diesen Kristallschädel gekommen ist. Also vielleicht einmal die offizielle Variante und dann nochmal die andere Variante. Also allein die Geschichten, wie dieser Schädel und wann dieser Schädel gefunden worden ist, widersprechen sich da ein bisschen. Mitchell Hedges ist inzwischen viele Jahre tot. Ich glaube, seine Tochter ist kürzlich verstorben. Es ist manchmal die Rede davon, dass Mitchell Hedges diesen Schädel selber gefunden hat. In den meisten Quellen ist davon die Rede, dass seine Tochter diesen Schädel gefunden hat unter einem Altar in der Stadt Lubantum, von der wir ja schon gesprochen haben. Und dann ist der Schädel sozusagen ausgestellt worden und seine mysteriösen Eigenschaften sind durch Untersuchungen bestätigt worden. Es gibt da zum Beispiel eine Untersuchung von Hewlett-Packard in den 70ern, die angeblich bewiesen hat, dass dieser Schädel ganz merkwürdige Eigenschaften besitzt. Ich meine, gelesen zu haben, dass Hewlett-Packard dementiert, eine solche Untersuchung durchgeführt zu haben. Da müsste man nochmal genauer in die Recherche einsteigen und sehen, was da dran ist. Da widersprechen sich natürlich auch die Quellen. Fest steht aber auf jeden Fall, dass die beiden da eine wirklich wilde Geschichte rund um diesen Schädel gesponnen haben. Und Also an der Stelle hake ich vielleicht einmal ein und es gibt so eine historisch korrekte wohl Geschichte, wie sie an diesen Schädel gekommen sein sollen. Nämlich ist es scheinbar so, dass der Kristallschädel ursprünglich mal einem Menschen namens Burney gehört haben soll, nämlich Sidney Burney, ein Kunsthändler. Und der soll diesen Kunstschädel im Jahr 1933 erstanden haben. Und Burney besaß diesen Kristallschädel von 1933 bis 1943 und er wollte diesen Schädel immer gerne verkaufen, hat ihn auch mehrfach dem British Museum angeboten und die hatten aber schon einen Kristallschädel, den sie selber dubios fanden und hatten eigentlich nicht unbedingt so ein großes Interesse daran, noch einen weiteren Schädel zu erwerben für viel Geld, der unter Umständen eine Fälschung ist oder gar nicht das ist, was behauptet wird. Und so entschloss sich Burney 1943, diesen Kristallschädel bei Sotheby's in London zu versteigern. Und gekauft wurde dann dieser Schädel bei Sotheby's, da gibt's natürlich Belege drüber, weil die da sehr ordentlich sind, von Frederick A. Mitchell Hedges. Und für 400 Pfund, glaube ich. Für 400 Pfund, ganz genau. Also insofern kann man faktisch erstmal festhalten, dass Mitchell Hedges diesen Kristallschädel im Jahr 1943 bei Sotheby's in London ersteigert hat. Das wird auch... Wobei es hinterher hieß, dass er ihn nur zurückersteigert hätte. Auch das wird mit einer quasi ja Gangsterpistole sozusagen erklärt, dass er Bernie diesen Schädel nur zur Verwahrung gegeben hat und dass, ich glaube, sein Sohn ihn dann gemeinerweise zur Auktion freigegeben hat. Und Mitchell Hedges, weil man ihn nicht mehr zurückziehen konnte, als er davon erfahren hat, den Schädel nur noch ersteigern konnte und genau, das nicht mehr verhindern konnte. Genau, Mitchell Hedges hatte sich verschuldet für eine Expedition bei Bernie, hatte Schulden bei ihm und hat ihm dann diesen Kristallschädel als Pfand sozusagen dagelassen, bis er wieder flüssig war. Und leider starb Bernie. Was dagegen natürlich spricht, ist ein Brief, den Bernie im Jahr 1933 geschrieben hat, nämlich an den Direktor des amerikanischen Museums für Naturkunde im Februar diesen Jahres. Und dieser Brief ist belegt, wo er davon spricht, dass er einen Metallschädel in seinem Besitz hat. Und diese Zahlen stimmen dann wiederum nicht mit der Geschichte überein, die die Familie Mitchell Hedges erzählt. Also insofern ist also zumindest schon mal die Geschichte, wie dieser Schädel in den Besitz der Familie gekommen ist, schon mal fragwürdig. Was noch hinzukommt, ist, dass Anna Mitchell Hedges, ich habe das ja am Anfang gesagt, frühe 20er Jahre sich mehrfach widerspricht, wann sie denn nun letztendlich den Schädel gefunden hat. Es gibt ältere Briefe von ihr, wo sie sagt, sie kann sich da gar nicht mehr dran erinnern. Irgendwann war es dann ihr Geburtstag. Und dann sagt man, wenn es denn ihr Geburtstag gewesen ist, warum hat sie sich denn früher nicht daran erinnert? Also so ein Datum ist ja nun besonders leicht, damit man es nicht vergisst. Und zudem gibt es also mehrere Quellen und Untersuchungen und Belege, die also sehr stark zweifeln lassen, dass Anna Mitchell Hedges überhaupt Anfang des 20. Jahrhunderts in Belize gewesen ist. Also es gibt eine Korrespondenz zwischen ihr und Frederick Dockstader, dem Direktor des Museum of American Indian. Und aus dieser Korrespondenz ist ganz klar ersichtlich, dass beide darum gerungen haben, dem Schädel eine vernünftige Geschichte zu verpassen und damit das Ganze interessanter zu machen. Er wollte natürlich den Schädel ausstellen und damit Besucher ins Museum locken und sie wollte natürlich ihre eigene Geschichte ein bisschen aufpeppen und unter Umständen damit auch ganz viel Geld verdienen. Ja, darum geht es ja letztendlich, Geld aus diesem Schädel zu schlagen über Buchpublikationen, Ausstellungen oder sonstige Dinge. Wir müssen noch kurz über diese Dokumentation sprechen, die wir auch ins Forum stellen werden, oder? Ja, das können wir gleich nochmal machen. Also letztendlich geht man heute davon aus, nachdem also viele der anderen Schädel untersucht worden sind, das vielleicht nochmal abschließend, dass keiner dieser Schädel mehrere tausend Jahre alt ist, sondern alle wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts frühestens hergestellt worden sind. Man geht sogar so weit zu sagen, dass der Schädel, der im British Museum ausgestellt wird, die Vorlage für den Mitchell Hedges Schädel war, dass also jemand diesen Schädel auch in den Dimensionen versucht hat zu kopieren, durch den abnehmbaren Unterkiefer noch einen oben drauf zu setzen und tatsächlich damit versucht hat, Geld zu schlagen und Forschungsgelder zu bekommen oder Leute in Ausstellungen zu locken. Und die Geschichte um diese Schädel herum ist wirklich voller genialer Dinge, die wir alle schon mal in anderen Zusammenhang gehört haben. Da gibt's also die Tempelritter, die den Schädel angeblich immer dabei hatten. Dann geht's natürlich auch um Atlantis, weil Mitchell Hedges ja immer auf der Suche nach Atlantis war und glaubte, das in Duvantun dann auch irgendwie ausfindig gemacht zu haben. Also es steckt wirklich mit inklusive Aliens alles drin, was man sich irgendwie als Verschwörungstheoretiker und Esoterik-Fan irgendwie wünscht. Ja, und vor allen Dingen, das ist noch ein Aspekt, auf den wir jetzt gar nicht so eingegangen sind, da können wir irgendwann nochmal in einer gesonderten Folge, und da muss schon wieder der Stift gezückt werden, darauf eingehen, überhaupt, dass Menschen natürlich der Kristallmagie ja grundsätzlich auch in Esoterikkreisen große Bedeutung zu messen. Das haben wir jetzt gar nicht behandelt hier, aber natürlich ist das auch nochmal dahinter, also der Kristall als Rohstoff dieser Schädel ist ja auch nochmal was ganz Besonderes für diejenigen, die der Esoterik zugetan sind. Wobei ich es witzig fand, dass das Kristall ja eigentlich heilende Wirkung haben soll. Mitchell Hedges aber über den Schädel, den er gefunden hat, immer behauptet hat, da stecke alles Böse der Welt drin. Ja, wobei, passt nicht so ganz. Genau, er ihn ursprünglich als Skull of Doom genannt hat, also genau, der Schädel des Untergangs sozusagen. Und wenn man heute auf die Mitchell Hedges Homepage geht, die ja immer noch existiert, wird er inzwischen als Skull of Love tituliert. Also es gibt verschiedene Titel vom Skull of Doom über Skull of Death und heute ist es eben der Skull of Love, was auch so ein bisschen so die Esoterik-Verschiebung vielleicht darstellt. Heute ist das dann alles heilen und gesund. Also auch da wurde der Name und die Bezeichnung immer angepasst an der jeweilig gerade vorherrschenden Esoterik-Strömung und das, was man wohl scheinbar gerade haben wollte. Ja, ja, Alexa, kommen wir auf die Dokumentation noch. Ja, denn bitte. Wir haben, was wir ja immer gerne machen, ist mal durch YouTube durchzugucken und auch mal die eine oder andere Dokumentation uns anzuschauen. Es gibt eine Dokumentation, die haben wir angefangen zu schauen. Da haben wir gedacht, das muss man mal ganz klar so sagen am Anfang, dass es sich um eine ähnliche Mockumentary handelt, ja, wie Kubrick, Nixon und der Mann im Mond. Das genau. ganze Ding trug den Titel sogar auf Deutsch, die Legende der, oder das Mysterium der 13 Kristallschere. Mysterium oder Legende, ich suche das nachher noch raus und stelle es ins Forum. Und in dieser Sendung, die in der Tat fast 90 Minuten lang ist, gelingt es den Machern von den Kristallschädeln über den Weltuntergang und Aliens, Atlantis. Also alles unterzubringen, was man... Ich glaube, die Tempelritter waren nicht drin, oder? Da bin ich mir gar nicht mehr mal so sicher. Also unfassbar. Und es sind dann so Dinge dabei, wie der Witwer von Anna Mitchell Hedges hat also eine Nachbildung seines Kristallschädels mit nach Belize gebracht und ist dort auf den Spuren seiner Frau und seines Schwiegervaters dann gewandelt. Und die waren dann sich nicht zu schade, irgendwelche Rituale an einer Replik durchzuführen, die also er selber, glaube ich, gegossen hat, sogar aus irgendwelchem Gussharz oder so. Also wir haben immer gedacht, dass in den letzten 10 Minuten dieser Dokumentation das Ganze aufgeklärt wird, aber dem war nicht so. Und, das war ein bisschen erschreckend. Ein bisschen erschreckend. Insofern schaut euch, wer ihn nicht kennt, nochmal Here Be Dragons von Brian Dunning an. Und dann schaut euch mal diese Dokumentation über die Kristallschädel an, weil das ist so, also Brian Dunning erklärt, wie funktioniert pseudowissenschaftliche Berichterstattung und was, auf was kann man achten, woran erkennt man, dass die Leute, die das machen, was völlig Blödsinn erzählen und pseudowissenschaftlich unterwegs sind. Und in dieser Dokumentation, die Mysterium, oder die Legende oder das Mysterium der 13 Kristallschädel, passiert genau das. Also ich empfehle noch ein lustiges Spiel, nämlich jedes Mal eintrinken, wenn das Wort Energy oder Energie fällt. Ja, Energy ist auch ganz macht richtig. Macht Spaß. Genau, die magische Energie der Kristallschäle. Also wir werden einige Quellen noch verlinken, wo man dann also auch wirklich nochmal die Quellen nachlesen kann, was wir so kurz angerissen haben. Die Dokumente über Mitchell Hedges, die sind tatsächlich hinterlegt in Katalogen letztendlich und archiviert mit Archivzeichen. Wenn man also das Geld hätte, nach Amerika zu fahren, könnte man sich diese Briefe dort aus dem Archiv kramen und könnte sich die im Original durchlesen. Insofern denke ich, haben die doch eine relativ hohe Relevanz und machen eher deutlich, dass dieser Mitchell Hedges Kristallschädel eben eine Fälschung ist. Und insgesamt können wir nur sagen, wir warten mal alle ab, ob dann die Welt tatsächlich untergeht 2012 oder ob die Kristallschädel dann aktiv werden am 21.12.2012. Und wenn eben nicht der Fall ist, tja, dann ist mal wieder ein Weltuntergang an uns vorbeigegangen und nichts ist passiert. Ja. So viel zum Thema Kristallschädel und dem Thema der Woche heute. Und dann werden wir jetzt nochmal ganz kurz aufklären, was es denn mit der Anaconda war es, glaube ich, ne, auf sich hat und wie man sich tatsächlich verhalten sollte, wenn einem so ein Tier begegnet. Die Auflösung. Ja, die Geschichte, die war so schön, die musste ich einfach bringen. Auch wenn da so überhaupt gar nichts dran ist, wie vielleicht einige schon gemerkt haben werden. Das Ganze ist quasi aus dem Internet gesammelt, um bei Snopes.com nachzulesen. Und stimmt also sowas von überhaupt gar nicht. Wenn man sich das mal überlegt, dann macht das auch überhaupt gar keinen Sinn, sich irgendwie still hinzulegen, damit die Schlange einen dann auch packen kann. Denn Würgeschlangen, die fangen nicht nur einfach an, ihr Opfer zu verschlucken, während es irgendwie die Arme noch wunderbar bewegen kann, sondern die schlängeln sich dann um die Beute rum und drücken ihr die Luft ab, sodass wahrscheinlich erst das Herz-Kreislauf-System zusammenbricht, bevor man überhaupt irgendwie die Möglichkeit hat, noch viel zu unternehmen. Genau so ist es. Insofern macht das nicht wirklich Sinn, dann irgendwie noch so nach seinem Messer zu kramen und der Schlange den Kopf abzuschneiden. Das kann vielleicht hart sein, aber ein normaler Mensch kann das irgendwie nicht. Ja, war totaler Mumpitz, aber ich fand die Geschichte einfach total klasse. Besonders den ersten Satz, dass man nicht weglaufen soll, because the snake is faster than you are. Es ist einfach herrlich. Und damit haben wir euch mal wieder einen Hoax erzählt und wir haben schon zu hören gekriegt, ihr macht so viele Hoaxes, man ahnt das schon immer fast. Wir werden uns demnächst auch mal wieder bemühen, ein paar wahre Geschichten zu bringen. Oder? Ein bisschen oder. Und nächste Woche wieder mit einem englischsprachigen Podcast. Ja, natürlich, wir wechseln uns jetzt immer ab, haben wir uns überlegt. Weil wir beim Thema wären. Ja, Alexa und ich haben gerade beschlossen, in einer kurzen Aufnahmepause, dass wir gleich die DVD von Indiana Jones im Kristallschädel mal wieder reinschmeißen werden. Den haben wir schon lange nicht mehr geguckt. Den haben wir nämlich in der Vorbereitung der Sendung nicht geschaut, den Film. Den haben wir aber auf DVD im Regal stehen und den werden wir uns nachher mal anschauen, wenn die Folge drin ist. Und in der Zeit, wo ihr uns dann unter Umständen zuhört, heute Abend werden wir uns schön Hollywood-Popcorn-Kino reintun. Und über die Qualität des Films möchte ich mich hier an dieser Stelle gar nicht unterhalten. Aber der ist auf alle Fälle genauso unterhaltsam und mit mehr Special Effects als die tolle Dokumentation, die wir natürlich auch im Forum verlinken werden. Ja, mehr bleibt uns nicht zu sagen. Wie immer, wenn ihr Ideen habt, was ihr von uns wissen möchtet, könnt ihr uns schreiben. info@hoaxilla.de kommt ja auch im neuen Abspann nachher nochmal. Und wir wünschen euch eine gute Woche und sagen natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de.